Hallo, ihr hört die herzblutfreie Szene in der Berliner Runde auf Kollaboradio und ihr habt eingeschaltet die 88,4 MHz in Berlin oder die 90,7 MHz in Potsdam auf der wunderbaren Ultrakurzwelle oder ihr seid im Stream auf frbb.org für Freie Radios Berlin Brandenburg, fr-bb.org, wenn ihr das schreiben wollt. Und tja, damit haben wir die Ankündigungen schon durch. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu können. Und das Wir bezieht sich einmal auf Thomas Jeckel. Hallo Thomas. Hallo Makro, schön wieder mal mit dir zu Radiosenden auf Kollaboradio. Genau, und wir haben eine wunderbare Gästin, Sarah Krieg. Hallo Sarah. Hey Leute. Ja, schön, dass du auch da bist hier bei uns im Studio vom Herzblutfreie Szene. Wir wieder für alle da draußen natürlich in Ferne zusammen geschaltet. Und dich erreichen wir aus Potsdam, richtig? Weil du in Potsdam wohnst, lebst und arbeitest. Ne? Richtig. Und witzigerweise hatten Thomas und ich letzte Woche auch eine Sendung gemacht für das Freie Radio Potsdam, das im selben Sendeverbund ist. Insofern schön, dass wir uns gleich wiederhören, Thomas. Ja, wir sind noch richtig warm miteinander. Ne? Irgendwie gestern war die Sendung, gestern Abend. Ja, richtig. Sehr schön. Aber diesmal drehen wir den Spieß um. Du hast mich interviewt im Kuze-Radio und heute soll es um dich in der herzblutfreien Szene mit deiner Arbeit für die freie Kultur- und Off-Kunstszene in Potsdam im Rahmen deiner Arbeit für das studentische Kulturzentrum Kuze gehen. Also wir haben heute sozusagen uns eine was ist denn die weibliche Form von Profi? Eine Profi? Professionell. Eine Profi? Eine Profi. Zum Thema Veranstaltungen in organisieren. Genau, das ist ganz toll. Aber bevor wir ins Thema einsteigen und dich hier ausquetschen zu deinen Erfahrungen und was du so machst, wollen wir erstmal zurückblicken auf den kalten Februar, weil wir uns immer am Anfang fragen, habt ihr was gesehen, liebe Makro, liebe Gästin? Irgendwas erlebt, worüber ihr berichten könnt. Sarah, natürlich, hast du was gesehen, wo du sagen kannst, ja, das war toll, warst du im Theater, warst du im Kino, warst du in der Oper, hast du was erleben dürfen? Ja klar, ich war überall, also kam gar nicht zu irgendwas anderem. Ich habe tatsächlich was gesehen, das ich ganz schön fand, und zwar, das war erst jetzt vergangenes Wochenende, gab es von dem Club, Kulturraum, wie auch immer man es nennen will, in Berlin, von der Panke, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, heißt so, weil der kleine Fluss Panke da entlang fließt, gab es einen Geburtstagsstream. Die hatten 10 Jahre Jubiläum und das war ein sehr schönes Programm mit DJs und Hip-Hop und allem Möglichen. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut und mich auch gefreut, dass die da was Schönes auf die Beine gestellt haben. Also diese Online-Sachen sind natürlich nicht einfach nicht das Gelbe vom Ei so wirklich. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, diese Orte gibt's immer noch, zumindest teilweise. Und da passiert noch was und da sind Leute aktiv. Ja, das hat mir gut gefallen. Sehr schön. Ja, Online-Streams sind the way to go. Genau. Makro, hast du dich irgendwie online vergnügt? Ja, ich habe da eine nullte Sendung, eine quasi Vorpremiere oder vielleicht auch Premiere, wer weiß das dann schon genau, gesehen vom Format Studio Spontan. Und da warst du, lieber Thomas, ja auch irgendwie involviert. Ja. Ja, es war Vorpremiere mit handausgesuchtem Publikum, also mit Fachpublikum würde ich das mal nennen. Deswegen durftest du teilnehmen und ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, super. Ja, und es war auch tatsächlich sehr interessant. Die Idee ist, dass man einen Song, und ich würde da jetzt in dem Falle sagen Popsong, beim Entstehen erleben darf. Und das Setting ist halt so, dass da zwei Impro-Spieler Szenen spielen, aufgrund von Inspirationen, die entweder von der Musikerin oder vom Publikum oder beiden kommen. Und die Musikerin und das war in dem Falle Clara Rotländer, die hat dann live dazu schon aus den Fragmenten ein bisschen Text zusammengebaut, was man irgendwie erleben konnte. Und der Musiker Max Piano hat schon angefangen, da in die Richtung Sachen zu komponieren. Dann wurde das mehr und mehr zusammengesteckt. Das wurde durch die Improvisation immer noch Sachen erweitert. Das Publikum wurde immer weiter auch noch eingebunden. Und am Ende war dann ziemlich beeindruckender Song zu hören. So, also wirklich ganz toll. War ein bisschen lang insgesamt. Das, finde ich, ist ja bei Streaming-Formaten auch immer so eine Schwierigkeit, dass da die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann so nach unten so ein bisschen wegflacht. Nichtsdestotrotz war das toll, bis zum Ende dran zu bleiben, weil dann hat man erst den kompletten Song erleben können. Ja, das ist tatsächlich dieser große, also wir sind so, haben die 2-Stunden-Marke leider geknackt, was nicht der Plan war, sondern, also es ist nicht in einer Stunde machbar, definitiv nicht, aber so 90 Minuten war mein persönliches Ziel, das ist noch viel Holz zu kürzen in der Sendung, aber ja, ich war auch irgendwie begeistert, vor allem auch von Clara, die sofort geschrieben hat und dann eben auch aus dem Stand da auf die Musik von Max angefangen hat zu singen. Also das war, es hat mich sehr froh gemacht, weil ich kann das mal hier unter uns ja sagen, ich denke an dieser Idee schon seit über 3 Jahren herum und die ist Sonntag sozusagen Realität geworden und das fühlt sich in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, sehr besonders an, dass man so ein Format dann irgendwie auf die Welt bringt und merkt, das funktioniert und die Leute haben daran Spaß und das ist irgendwie spannend so zu gucken. Also ja, das war so, das ist auf jeden Fall mein persönliches Februar-Highlight, das kann ich sagen. Aber gesehen habe ich es natürlich nicht, ich war ja auf der anderen Seite. Ja, ja, in Thomas' Zeiten ist man für jedes Erfolgserlebnis dankbar. Ja, absolut, absolut. Ich bin auch zutiefst dankbar, also definitiv, ja. Und du, Thomas, hast du auch noch Dinge geschaut? Ja, ich habe auch geschaut. Ich habe zum einen verfolge regelmäßig, unregelmäßig und das am Samstag dann mal wieder mit etwas mehr Konzentration machen können. Die Improvisionäre, die wir ja auch hier schon im Radio in der Sendung hatten, die ihre Online-Streams am Samstag jetzt Wege aus der Krise nennen und dort einen Film Noir produzieren. Und zwar so szenenweise Woche für Woche mit dem Publikum zusammen. Also wird in der Sendung immer ein Gast eingeladen. Diesmal war es Anna Autenrieb von Tante Edmas Impro-Lounge, die dabei war, mit denen ein bisschen was gemacht hat, im Interview war. Und dann drehen sie über die Woche hin eine Szene, so 3 bis 5 Minuten. Dies stellen sie dann vor und entwickeln dann mit dem Publikum Ideen für die nächste Szene in der nächsten Woche. Also ist tatsächlich so eine Fortsetzungsgeschichte, die sehr spannend ist. Und schön zum Zuschauen. Also das ist sehr lohnenswert, finde ich. Weil es macht auch Laune, da Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr. Obwohl, die wollen auch immer eine Stunde und schaffen es dann nicht, zuzuschauen. Und ich habe noch gesehen, die Clubbekanntschaften, Alexandra Winterfeld, hat ja eigentlich immer das als Impro-Show im Aufsturz gehabt. Streamt das jetzt auch online. Und das finde ich sehr bewundernswert, dass sie sich versucht, jedes Mal eine andere Location zu suchen. Die hatte ich jetzt schon gesehen im Hofbräuhaus in Berlin-Mitte, also am Alex. Das natürlich leer war und zu, aber da haben sie gespielt und jetzt wollten sie irgendwie in die Volkskammer. Das muss so eine Art Restaurant sein. Das ging dann aber nicht und dann waren sie bei jemandem in der Küche. Also die sind sehr wirklich spontan und da wird aus sozusagen jeder Not eine Tugend gemacht. Und ich finde dieses Format vor allem so schön, weil es unfassbar herzlich ist. Also wer mal so sehr viel gute Laune und gute Vibes braucht, der sollte in die Clubbekanntschaften einschalten. Ich glaube immer donnerstags, ja, weiß ich gerade gar nicht, wo die regelmäßig senden. Ja, weil genau. Ich habe die Show aus dem Hofbräuhaus auch gesehen und die beiden in Dirndl ganz zünftig. trotzdem war toll, aber viel besser hat mir auch diese DDR-Restaurant-Geschichte auch gefallen. weil irgendwie ist da extrem kurzfristig der Drehort ausgefallen. Und da Alex ist da ja sehr gut vernetzt, rief an, wir brauchen deine Küche sieht so nach DDR und Osten aus und wir müssen da jetzt 2 Stunden rein. So, das finde ich sehr hübsch. Ja, und ich denke auch, also wie gesagt, als Zuschauende, man hat einfach, es ist nicht lang, irgendwie 40 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde sogar nur, aber es ist so eine kleine Dosis Wohlfühlen, weil tatsächlich da immer sehr viel Energie herüberschwappt. Das kann man sich mal so, ich gucke sowas ganz oft, ich sage es jetzt mal leise, beim Kochen, da kann man dann sicherlich auch mal einen Kommentar abgeben, aber finde ich eine schöne, ja, nebenbei Unterhaltung. Gutes Essen, gute Unterhaltung, ist immer das Beste, empfehle ich jedem. Kochen hat ja sowieso wahrscheinlich in der Pandemie ein Hoch erlebt, dass die Leute Zeit haben oder sich Zeit nehmen, wieder gesund zu essen. Ich höre immer Podcasts beim Kochen. Ah, auch gut. Ja, ich habe jetzt angefangen, Brot zu backen. Da hat man dann noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja, Brotbacken ist auch gut. Das habe ich auch Anfang der Pandemie gemacht. Dann hat es irgendwann der Herd nicht mehr mitgespielt. Dann ist das Thermostat kaputt gegangen. Aber jetzt habe ich einen neuen Herd. Den habe ich mir jetzt geleistet. Und jetzt wird wieder Brot gebacken und alles, was man aus dem Ofen holen kann. Gutes Essen, so wichtig. Aber gut, wir sind ja kein Kulinari-Podcast hier, sondern die herzblutfreie Szene. Und Sarah, wollen wir mit dir lieber über das Essen reden oder über das Kuze? Ich kann über beides reden. magst du mal sagen, was deine Aufgabe im Kuze ist, was das Kuze ist und ja, was du da so machst? Wer bist du denn eigentlich? Ja, gerne. Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Ich arbeite im Kuze seit April 2017 als Veranstaltungsmanagerin und man muss sich das so vorstellen, das Studentische Kulturzentrum in Potsdam wird vom AStA betrieben, das ist der Allgemeine Studierendenausschuss von der Uni, also quasi von der studentischen Selbstverwaltung die Exekutive. Es gibt ja das Studierendenparlament, das ist die Legislative sozusagen und der AStA verwaltet die Gelder und macht politische Arbeit und so weiter. Und der AStA betreibt das Kuze mit Geldern der Studierendenschaft. Die Studis bezahlen pro Semester 4 Euro und das fließt dann alles in die Miete, in die Ausstattung, Förderung für Veranstaltungen und so weiter und eben auch meine Stelle. Es gibt 4 Angestellte und ich bin eine davon. Und ansonsten darüber hinaus wird der Laden komplett ehrenamtlich betrieben. Also da gibt es eine Menge Leute, die da verschiedene Räumlichkeiten nutzen und irgendwelche Projekte verwirklichen, die sich mit ihren Gruppen dort treffen, die dort Theaterproben machen, die dort Veranstaltungen organisieren. Da gibt es eine Kneipe, die wird auch komplett ehrenamtlich betrieben. Und ich bin in so einer Funktion, dass ich Leuten dabei helfe, Veranstaltungen dort zu verwirklichen. Also es ist ein Selbstverwirklichungsraum, in dem Leute sich ausprobieren können, vor allem junge Menschen, nicht nur Studierende, aber natürlich größtenteils Studierende, die dort sagen, ich will ein Konzert auf die Beine stellen. Ich finde die und die Band irgendwie cool, ich würde die gern einladen. Wie kann ich das möglich machen? Und dann mache ich mit denen einen Termin klar. Dann gibt es meistens noch eine Rücksprache im Plenum. Wir haben so eine basisdemokratische Plenumskultur. Und ich helfe denen dann bei der Orga, bei der Werbung, bei der Durchführung der Veranstaltungen. Da betreue ich dann den Abend mit. Ich melde alles bei der GEMA an und die Beantragung von Geld und so weiter. Darum kümmere ich mich dann oder helfe den Leuten eben dabei, das zu machen. Das ist so mein Hauptjob. Und ich habe auch die Aufgabe, den Veranstaltungsbetrieb strategisch weiterzuentwickeln, also halt zu überlegen, wo wollen wir hin, was für Themen wollen wir bearbeiten und dann immer in Absprache mit dem Plenum, ich entscheide das ja alles nicht alleine, zu überlegen, was für Musik wollen wir hier haben, was für politische Inhalte wollen wir hier repräsentieren. Die Anfragen gehen dann immer erstmal an mich von irgendwelchen Bands und so weiter. Ich gebe die weiter ins Plenum, dann besprechen wir das gemeinsam und ich versuche da eben so ein bisschen Input zu geben. Ja, und das ist so meine Rolle. Darüber hinaus mache ich natürlich, wie das in vielen selbstorganisierten Freiräumen so ist, viele andere Aufgaben auch. Da gibt's immer eine Menge Strukturprozesse und Crewcare und administrative Aufgaben, die da anfallen, wo ich auch mal einspringe und mithelfe. Also ja, es ist so ein Konglomerat auch irgendwie. Vielleicht erst ja, mal so weit. Da geht's dann manchmal an so Stellen auch darum, bestimmte Sachen zu beschriften. Ich habe sehr schöne Zettel von dir gelesen zu Dingen, die da gefälligst wieder hinzuräumen sind, wo sie herkommen und mit dem entsprechenden Respekt zu behandeln. Genau, also tatsächlich. Ich habe da natürlich eine gewisse Verantwortung und manchmal äußert die sich in einem Schilderwald. Also ich bin gerne jemand, der irgendwie Zettel aufhängt, weil ich oft nicht identifizieren kann, wer irgendwas nicht so gut hinterlassen hat. Und aber das hilft nicht viel, habe ich festgestellt. Man muss einfach eine Kultur etablieren. Ja. Das hilft viel mehr. Aber das ist tatsächlich um die Bandbreite, wie ich sie sozusagen von außen betrachte, ist tatsächlich vom Überschwemmung im Klo beseitigen bis hin zu strategischer Planung des eines Programms bis in die nächsten Jahre hinein irgendwie die gesamte Bandbreite einer Veranstaltungsdurchführung und Organisation. Also du bist ja manchmal auch als Technikerin in machst Licht und Ton in Veranstaltungen und so, also tatsächlich eine ganz große Bandbreite. Aber ist es ein Traumjob oder ist es die Vorhölle? Also eigentlich sind diese Jobs konzipiert als Nebenjobs für Studis, die man auch nach ein paar Jahren wieder abgibt. Also mein Vorgänger hatte den Job, glaube ich, 6 oder 7 Jahre, das war schon relativ lang. Das ist jetzt kein Job mit irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten oder was auch immer. Das ist halt was, was man eine Zeit lang macht und sich dann weiterentwickelt. Und da ist man natürlich auch also in einem interessanten Spannungsfeld. Das professionalisiert sich zunehmend. Die Anzahl der Stellen im Kuze hat sich auch über die Jahre erhöht. Zu Beginn gab es halt nur eine Geschäftsführung. Davor war der ganze Betrieb ehrenamtlich organisiert, bis man festgestellt hat, ganz so funktioniert's nicht. Also die Leute haben einfach nicht die Kapazitäten, sich um alles zu kümmern, was zu der Verwaltung von so einem riesigen Gelände dazu gehört. Man braucht da eine hauptamtliche Stelle, die die Fäden zusammenhält. Und zu der Geschäftsführung kam dann das Veranstaltungsmanagement, technische Leitung und auch die IT-Administration. Genau, aber es ist halt zwischen Professionalisierung und irgendwie so Punk-Schuppen irgendwo dazwischen, ja. Also es gibt viele Dinge sind improvisiert oder werden einfach irgendwie gemacht und manche Dinge sind schon mit einem gewissen Anspruch. Also es ist ein interessanter Bereich, aber jetzt auch nichts, wo ich in Rente gehen werde. Also das ist vollkommen klar. Aber ich finde, das macht ja die freie Szene und so eine Orte natürlich auch aus, dass man einfach immer nach und nach quasi die Qualität erhöht, immer das, was man im Blick hat, was man gerade leisten kann, aus welchen Gründen auch immer irgendwie Sachen zuerst angegangen werden. Und so nach und nach wird das. Was meine Frage ist ja auf jeden Fall, über wie viele Veranstaltungen reden wir denn da so im Monat oder im Jahr? Kannst du das so in etwa abschätzen? Ja, also ich würde jetzt mal darauf antworten, in dem Kontext von was ist unser normales Pensum, weil durch Corona hat sich das natürlich stark verändert. In den Jahren davor hatten wir so um die 90 bis 100 Veranstaltungen pro Jahr. Und das so alles von politischer Bildung, Theater, Filmabende, Vorträge, Workshops und natürlich Konzerte. Und du gibt's, also du hast ja von deinem Vorgänger sozusagen Programmreihen übernommen, dass zum Beispiel Improvisationstheater im Kuze stattfindet, ist sicherlich Sören, der dein Vorgänger war, dem ist das zu verdanken, der hat das da aus eigenem Interesse mitgebracht. Hast du was mitgebracht in sozusagen, wo du gesagt hast, das würde ich gern machen? Also du bist ja eher musikalisch, ne? Du arbeitest ja auch nebenbei als DJ. Chain. genau, also gab es da auch so Sachen, wo du dich als Veranstaltungsmanager so ein bisschen entwickeln konntest? Ja, also ich habe keine Veranstaltungsreihe an sich gestartet. Da hatte ich am Anfang natürlich große Pläne, aber das Arbeitspensum mit dem Alltagsbetrieb hat da schnell für Ernüchterung gesorgt. Was ich aber gemacht habe, ist eine gewisse. Ich habe ja auf der Metaebene gewirkt. Also ich habe zum Beispiel ein Kulturplenum etabliert. Wir haben im Zuge von einem Klausurprozess, den wir mal gemacht haben, um unsere Strukturen zu überarbeiten, festgestellt, dass wir die Veranstaltungsplanung gemeinschaftlicher organisieren wollen. Davor war sehr viel bei mir, also Anfragen sind über mich gelaufen und ich war so ein Bottleneck, wo alles entschieden wurde. Und ich glaube schon, dass ich da ganz gut geschaltet und gewaltet habe, aber es war oft auch irgendwie eine sehr einsame Geschichte und manchmal ging das dann auch in Plenum oder so, aber das war nicht wirklich organisiert. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir einmal im Monat ein Kulturplenum machen und dann haben wir Bandanfragen, die ich vorher gesammelt habe, zusammen angehört, haben Bierchen getrunken und haben eben uns Konzepte überlegt und den Veranstaltungsbetrieb so kollektiviert und das war eine coole Sache und hat sich schnell als das hat den Titel des schönsten Plenums im Kuze gewonnen. Und das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich habe natürlich auch hier und da Bands eingeladen, die ich gerne sehen wollte. Und ja, da natürlich auch meinen Musikgeschmack bedient. Aber das kann ich nur sehr begrenzt machen. Also eigene Veranstaltungen einbringen. Das gerät vielleicht jetzt wieder mehr in den Fokus, weil ehrenamtliche Strukturen viel stärker unter Druck sind durch Corona, dass ich da mehr selber reingeben muss. Aber vorher war es wirklich so, dass so viele Leute Veranstaltungen machen wollten im Kuze und ich denen einfach geholfen habe, dass ich da eher in den Hintergrund getreten bin in der Gestaltung und eher so versucht habe, die Prozesse zu organisieren, so dass die Leute ja ermächtigt werden, empowert werden, das selber zu machen. Also ich hatte dann einen sehr emanzipatorischen Ansatz. Woran glaubst du, liegt es, dass der ehrenamtliche Teil zurückgeht? Also, weil eigentlich Zeit haben ja alle. Das würde ich gar nicht so sagen, dass alle Zeit haben. Also im Kuze war es natürlich so, dass die Kneipe geschlossen hat vor ziemlich genau einem Jahr. Und die Kneipe ist das Herzstück des Kuze. Da läuft alles zusammen und da sind sehr viele Leute aktiv, machen Tresen. Viele Veranstaltungen bei uns fanden auch im Rahmen irgendwelcher Tresenabende statt. Zum Beispiel das Roller Derby Team, die Prussian Fat Cats, die hatten einen monatlichen Tresen bei uns und haben da oft irgendwelche Female Hip-Hop Abende oder Workshops angeboten oder sowas. Und dadurch, dass das weggefallen ist, dieser Tresenbetrieb und dadurch sind auch die Aktiven irgendwie weggebrochen und wir konnten auch nicht unseren regulären Betrieb weiter aufrechterhalten. Diese ganzen Hygieneauflagen, die sind im Kuze teilweise schwer umzusetzen aufgrund der Beschaffenheit der Räumlichkeiten. Und dadurch sind die Leute einfach nicht mehr so an den Ort gebunden gewesen. Und natürlich haben Leute auch stark damit zu tun, den Lebensunterhalt weiterhin zu bestreiten. Also wir haben viele Leute, die vielleicht in prekären Verhältnissen arbeiten oder die Jobs verloren haben oder die sich irgendwie durchschlagen müssen, die irgendwie studieren und das Studium natürlich als Online-Studium auch sehr anstrengend ist, so dass man jetzt nicht Bock hat, vielleicht noch irgendeine Online-Veranstaltung zu organisieren zusätzlich, weil man einfach vom Bildschirm die Schnauze voll hat. Also da spielen viele Sachen rein von ökonomische Situationen, soziale Situationen und so weiter. Ja, kann ich nachvollziehen. Die berühmte Bildschirmfatigue, ne, die uns alle langsam den Rücken hochläuft, dieses, ich kann nicht mehr in Online-Konferenzen sein, weil die doch auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne brauchen. Kann man schon verstehen, dass dann der eine oder andere sagt, ich würde gerne lieber irgendwo hingehen, ein Bierchen trinken und wenn das nicht geht, dann Ja. bleibe ich freiwillig vor Netflix. Wobei ich schon sagen muss, dass unser Plenum, das irgendwann online ging, also im Sommer waren wir noch auf der Terrasse und dann ab Herbst haben wir ein wöchentliches Online-Plenum gemacht. Das war schon immer ganz gut besucht. Also da waren wir oft auch mal zu zehnt oder so, was in Vor-Corona-Zeiten auch oft nicht mehr war. Also da konnten wir schon gute Diskussionen führen und wichtige Entscheidungen treffen. Das ist nicht irgendwie kollabiert, aber einfach dieses Bienennest, das kurze vorher war, das ist oder Bienenstock, ja, das ist es halt einfach dann nicht mehr gewesen, logischerweise. Und siehst du sozusagen, also wir haben jetzt gelernt, glaube ich, dass Corona uns noch etwas länger erhalten bleiben wird, als uns das vielleicht lieb ist. Wir werden ja mit dieser Situation sicherlich noch bis Ende des Jahres, eher nächsten Jahres noch umgehen müssen. Merkst du, dass ihr euch umstellen müsst, dass ihr was verändern müsst? Weil ich glaube, wir haben alle begriffen, abwarten, dass es wieder normal wird, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht so wirklich eine Option, oder? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir vollkommen zu. Wir sind da auch schon dabei. Also wir haben das Kulturplenum wieder gestartet, nachdem eine Zeit lang so ein bisschen die Luft raus war. Und jetzt versuchen wir eben für den Sommer vorauszuplanen, dass wir vielleicht Präsenzveranstaltungen draußen machen können mit Hygienekonzepten. Wir nehmen jetzt auch vermehrt Streams in Angriff, nachdem letztes Jahr doch noch einige Ablehnung gegen diese Idee vorherrschte, weil aufgrund der erwähnten Bildschirmmüdigkeit war so, ach nee, Online-Veranstaltung, ach das, nee, das brauchen wir nicht. Wir machen ein paar Konzerte im Hof und ja, gucken mal, was passiert. Und jetzt sind wir eben doch so weit, dass wir sagen, okay, wir machen auch Streams und wir versuchen, Präsenzveranstaltungen zu planen. Und wenn die nicht stattfinden können, dann machen wir das eben auch als Stream. Also wir wollen ja auch das Kurze wieder sichtbar machen. Und was so den Ehrenamtsbetrieb betrifft, überlegen wir natürlich, wie es mit der Kneipe weitergeht. Die wurde umfassend renoviert, wie so viele Kneipen sicherlich im letzten Jahr. Und da gibt's Überlegungen, auch das Kneipenplenum, was noch ein themenspezifisches Plenum war, das wir vor Corona hatten, wieder aufleben zu lassen und zu überlegen, ob man vielleicht einen niedrigschwelligen Outdoor-Kneipenbetrieb auf die Beine bekommt im Sommer. Wir haben eine ganz schnucklige Terrasse und da können wir vielleicht in regelmäßigen Abständen einfach draußen ein bisschen Getränke verkaufen und ja, vielleicht dann halt mit Einlass, so dass die Gästezahl begrenzt ist, dass man halt guckt, dass das dann alles konform ist. Ja, da gibt's einige Überlegungen und da müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir die Leute wieder ranholen und motivieren können, um sich da einzubringen. Da gehört natürlich viel dazu. Da müssen Getränkebestellungen gemacht werden und ein Tresenplan koordiniert werden. Das sind alles so Meta-Aufgaben, die auch Kapazitäten brauchen. Mhm. Und wenn du so in die Kulturlandschaft in Potsdam schaust, du bist ja auch da aktiv oder interessiert gewesen. Wie ist es da? Haben andere Kulturorte in Potsdam eher so digitale Formate gewählt oder fandest du, dass die gesamte Szene so ein bisschen eingeschlafen in den Corona Lockdown gegangen ist? Ich habe beides erlebt. Also zum Beispiel das Rechenzentrum auch in der Potsdamer Innenstadt hat meines Wissens monatliche Konzertstreams gemacht. Die hatten vorher eine Konzertreihe, die monatlich stattgefunden hat, die Kosmos-Konzerte. Also da gibt es so einen Mehrzweckraum unten gleich im Eingangsbereich vom Rechenzentrum. Der heißt Kosmos. Und ja, da hatten die monatlich Konzerte und das haben sie, soweit ich mich erinnere, nahtlos weitergeführt als Stream mit auch sehr coolen Acts. Also ich habe mir das auch ab und zu angeschaut. Im Sommer gab es natürlich auch einige Outdoor-Veranstaltungen. Also da konnte man so zum Beispiel in der Schiffbauergasse gab es bei der Fabrik den Soundgarten. Das war auch monatlich. Und sowas gab es hin und wieder, auch mal hier am Platz der Einheit war mal so ein Open Air, das war so eine Soli-Veranstaltung. Also es haben schon Leute versucht, Sachen zu organisieren. Online habe ich jetzt mir nicht so viel angeguckt, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Bedarf hatte. Aber es ist sowas ab und zu in meinem Facebook-Feed aufgeploppt. Also es ist nicht total eingeschlafen, das kann man auf jeden Fall nicht behaupten. Ich kann noch sagen, dass ich beim Museum Barberini virtuelle Touren mitgemacht habe. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Abendevent-Sache, fand es aber auch sehr schön, dass das ging. Ist auch nicht unbedingt so Subkultur, also nee. Der Bereich, in dem ich mich eher bewege. Das Barberini, wir nennen, also was heißt wir? Ich und manche meiner MitstreiterInnen in Potsdam nennen das Museum Berlusconi. Ja, das ist halt genau dieser Streit auch genau um diese Ecke von Potsdam da in der Innenstadt. Ich habe das gut sehr Alter. Immer eher zum Erhalt der ehemaligen oder der DDR-Architektur erlebt und eben diesem Stadtumbau, der da stattfinden soll, zurück zu dieser preußischen heile Weltkulisse, die ist ja schon sehr zu hinterfragen, ob das so, ob man das so braucht. Ich habe da ja auch mit einigen Menschen schon spannende Veranstaltungen auch erlebt in Potsdam. Also von daher, die Ecke ist hart umkämpft. Das ist einfach so. Aber würdest du sagen, wie ist die Stimmung in dieser Kulturszene? Hast du da, also kommen Leute zu dir und sagen, ich habe keinen Bock mehr, Sarah? Hier im QC, habt ihr noch Platz, nehmt meine Veranstaltung, ich gebe auf? Oder hast du so ein Gefühl dafür? Nee, so läuft das nicht. Es kommt ja eh niemand zu mir. Ich bin im Homeoffice und niemand weiß, wo ich bin. Nee, also da kann ich, glaube ich, keine Aussage drüber treffen. Also ich bin sicher, was ich so von den Leuten aus dem QZ-Dunstkreis höre, die mal zum Plenum kommen oder so, es gibt viel Erschöpfung, und ein Satz, der sich etabliert hat bei uns im Plenum, war, in der Vorstellungsrunde hat eine von den Aktiven aus dem Projekt immer gesagt, ich bin so und so, Name sage ich jetzt nicht, und ich hasse 2020. Das war immer ihr Beitrag zur Wie geht's mir Runde zu Beginn des Plenums. Und ja, wenn ich so Leute getroffen habe auf der Straße oder so, dann waren es immer gemischte Gefühle. Also aufgeben ist, glaube ich, nicht was den Leuten, die ich so kenne, nahe liegt. Da sind die alle zu kämpferisch angelegt. Aber eine deutliche Erschöpfung und Frust ist natürlich zu bemerken. Und es gab hier ja auch, also zumindest die etablierten Kultureinrichtungen, auch jetzt so das Hans-Otto-Theater und ich glaube auch das Freiland und so waren dabei. Also es gab einige Kulturorte, die haben sich auch zusammengetan zu so einer Tagung, Konferenz, wie geht's weiter mit Kultur in Potsdam. Ich glaube, da hat auch der Oberbürgermeister und die Stadt was mit zu tun gehabt. Wir vom Kuze waren leider nicht dabei, wir haben uns zu spät angemeldet. Aber ja, da habe ich ab und zu mal in die Protokolle reingelesen, und da gibt es auf jeden Fall Bemühungen, irgendwie Kulturorte zu unterstützen oder zumindest zu erfragen, was die brauchen. Also ist Potsdam vielleicht sogar ja noch besser dran als andere Orte, weiß ich nicht. Aber es gibt hier auf jeden Fall Leute, die irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen und was auf die Beine zu stellen. Mhm. Und wenn du bist ja auch als, wie gesagt, schon gesagt, als DJ unterwegs, da online Sachen zu machen, hattest du sowas überlegt? Also online? Ja, hatte ich überlegt, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich lege mit Traktor auf, mit Timecode-Vinyl. Also ich habe jetzt nicht die Mega-Plattensammlung. Und ich bin vor einem Jahr, zu Beginn der Pandemie, dachte ich, jetzt ist doch mal ein guter Zeitpunkt, um auf Linux umzusteigen und mal zu gucken, wie das so ist. Ja. Und dann habe ich mir Linux installiert und dachte, ich kann dann so parallel auf einer Windows-Partition Traktor benutzen. Und letztendlich ist meine Windows- und Traktor-Geschichte total verkümmert, und ich habe das nie aktualisiert und zum Laufen gebracht. Und dadurch habe ich eben einfach viel Musik gehört auf YouTube und Online-Radio, aber nicht wirklich meine Sammlung gepflegt. Und dadurch hatte ich auch keine Motivation, irgendwie einen Online-Stream zu machen. Was ich jedoch gemacht habe, qua Einladung, von alleine wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ich habe beim Lalo Nova Festival in Potsdam, das Anfang November stattgefunden hat, ein kleines Set gespielt. Die hatten eine riesen Förderung von der Stadt bekommen und es sollte im Freiland stattfinden. Und dann aufgrund der Lockdown-Bestimmungen konnte es eben nicht wie geplant stattfinden. Aber sie wollten die Förderung nicht verfallen lassen und haben das komplett als Online-Festival umgestaltet. Und da ist wohl irgendeine Pausen-DJ wegen Quarantäne abgesprungen. Und ich wurde dann zwei Tage vorher angefragt und durfte dann eine halbe Stunde ein Set spielen und habe das dann auch nur mit Schallplatten gespielt, weil ich eben, wie gesagt, mein Rechner nicht einsatzfähig war. Und das war mal wieder sehr schön. Die hatten da auch so eine riesige Leinwand aufgebaut. Also es war alles draußen und die hatten so ein Lagerfeuer gemacht. Und da gab es eine riesige Leinwand mit so einer Zoom-Party. Also die hatten sowohl einen YouTube-Stream als auch eine Zoom-Party mit Breakout-Rooms und so weiter, in die Leute sich einloggen konnten. Und dann konnte ich da die Zuschauenden quasi sehen auf der Leinwand, die dann so da in ihrem Wohnzimmer getanzt haben. Ich hatte natürlich auch FreundInnen Bescheid gesagt, die ich dann dort gesehen habe. Das war eine sehr schöne Sache. Und ja, da haben wir dann eben Bands gespielt und ich habe da einmal so eine Umbaupause bespielt. Ja, das war irgendwie eine ganz coole Sache. Aber ich glaube, jetzt einfach so von zu Hause aus weiß ich nicht, ob das dieselbe Befriedigung hätte. Das war da schon mit einem coolen Setup und Licht und einem geilen DJ-Pult und so schon so ein cooles Feeling. Aber jetzt zu Hause fühlt sich das irgendwie nicht so gut an. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass diese Streams sehr oft dann in leeren Gebäuden oder so passieren. Also, dass man schon noch an die Orte, an denen die eigentlich für Kultur gedacht sind, sich da auch wieder hinbegibt, oder? Also das sehe ich, glaube ich, bei fast allen. Ja, da kann man auch natürlich ein viel schöneres Bild erzeugen. Mhm. Naja, ich glaube tatsächlich, es hängt so ein bisschen darauf an, wer den Stream warum macht. Also wenn eine Band ist, die kann das natürlich aus ihrem Proberaum machen, weil es um sie selber geht. Wenn natürlich aber ein Ort wie ein Festival was anbietet, dann ist der Raum entscheidend. Also meine Erfahrungen sind ja auch dieselben, gerade wenn man hier in Berlin, weiß ich nicht, bin hier nun sehr mit der Brotfabrik verbunden, dass man dann sagt, wir streamen natürlich aus der Brotfabrik, weil ich habe die größte Angst, dass wir jetzt gerade die ganzen Künstler überbrücken und die alle helfen und sind die Menschen hinterher noch da, weil wir müssen diese Pandemie ja überleben, aber die Orte sind alle zu und dann haben wir ganz viel Kunst, aber keinen Raum. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also die Orte brauchen ja genauso ihre Aufmerksamkeit und es gibt aber auch Situationen, wo, also gerade was jetzt, wo du rüber sprachst, Marco, die Sendung von Sonntag, die fand natürlich bei jedem aus dem Wohnzimmer oder von zu Hause aus statt. Da fand ich es aber zum Beispiel wichtig, dass da Gäste in diesem Zoom waren und Zuschauer waren. Was du gerade beschrieben hast, das kann ich so nachvollziehen. Einfach irgendwas auf YouTube hinaus zu streamen, ist so schwierig, weil eben da nie kein Feedback stattfindet. Man sitzt eben bei sich zu Hause am schlimmsten noch irgendwie auf der Seite, die man freigeräumt hat, um da ein schönes Streaming-Bild zu erzeugen, guckt in eine Kamera und dahinter ist ja ganz Gerümpel, was man weggeräumt hat und soll dann so eine Lust entwickeln und das ist schwierig und deswegen finde ich, sobald Leute auch sichtbar sind und ich weiß, ich habe noch keine bessere Lösung dafür, aber in so einem Zoom-Meeting, wenn alle anfangen würden zu klatschen, dann gibt es eigentlich nur noch Tonaussätze und Schwierigkeiten. Deswegen, meine Lösung ist gerade, dass alle so mit den Händen winken. Und das ist eigentlich sehr schön. Also wenn eine Szene gespielt worden ist oder was gemacht worden ist und die Leute schalten sich wieder dazu per Kamera und man sieht sie, wie sie mit den Händen winken und sie tauchen so auf. Das ist, ja, man geht ja auf eine Bühne, um eben die Resonanz eines Publikums zu haben. Und das ist tatsächlich für uns, also ich kann es für mich sagen, aber für mich als Künstler ist das einfach. Ja. Wir haben das auch mit irgendwie relativ vielen Leuten und Beifall rumprobiert. Der wird dann halt auch runtergeregelt. Also der Beifall von 8 Leuten hört sich genauso an wie von 300. Das ist auch bizarr. Deswegen das. Ja, und ich finde halt diese Zeichensprache oder dieses der gehörlosen Applaus. Das ist auch eine ganz schöne Variante. Was man natürlich noch machen kann, was auch immer sehr hilfreich ist, irgendwie Applaus einzuspielen, aber selber Applaus einzuspielen auf das, was man gerade gemacht hat, das fühlt sich auch immer irgendwie fishy an, so. Also von daher. Was von schlechter Comedy-Serie, oder? Also. Ja. Ja. Ja, es gibt eine Sache, den ersten Streams, die ich gemacht habe mit dem Kollegen Dirk Lausch, Lesung trifft Impro, war, dass wir dann bei der dritten Folge unsere Fans, also Leute, die uns sowieso immer angucken, gebeten haben, uns Applaus bzw. Lachen einzuschicken. Und das war ganz schön, weil dann hatte man zwar einen Laugh-Track, aber individualisiert von bestimmten Leuten. Also da lachten mal zwei Leute oder so, zwei rasteten so völlig aus. Oder eine Freundin von mir schickte ihr Baby, was so vor sich hin kluckste und so. Und das war süß, also die einfach so ein bisschen einzuspielen, ohne dass man das jedes Mal so das Olympiastadion im Krölen abfeuert. Aber ja, das ist schwierig. Ich kann das nachvollziehen, Thomas, mit dem, was du sagst, mit dem Publikum. Das ist ja auch für mich letztendlich der gleiche Effekt. Ich habe meine ganze Motivation und Kraft für diese Auflegegeschichte, Partys organisieren und so, das zieht sich alles aus dem Miteinander mit dem Publikum. Und immer wenn ein Gig bevorstand, dann habe ich schon Wochen davor angefangen, Playlists zu basteln und zu überlegen und Musik zu suchen und irgendwie ja mich darauf gefreut und vorbereitet. Und dadurch, dass eben feste Termine fehlen, fehlt dieser Mechanismus, dass ich dann anfange, mich auf was vorzubereiten und dass dann so diese Eigendynamik sich entwickelt. Und mir ist es tatsächlich schwer gefallen, aus mir heraus, aus dem Nichts, diese Motivation zu entwickeln. Ja. Ja. Deswegen, ich kann das Loch richtig genau beschreiben. Ende letzten Jahres hatte ich so ein Loch, wo ich gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will das, also irgendwie, man hat Livestreams probiert, man hat auch Feedback dazu bekommen, aber das Problem ist ja ganz einfach, so ein Livestream, wenn der eine Stunde geht, hat er trotzdem seine Stunden an Vorbereitung. Also ich mag es gar nicht zählen, aber wahrscheinlich, ich würde sagen, pro Stunde Livestream sind definitiv 10 Stunden Vorbereitung irgendwie da reingeflossen. Weil man, gerade wenn man neue Sachen probiert, natürlich Tests macht, man trifft sich mit den Leuten zum Technikabsprechen, man probiert die ganze Technik aus. Also was ich so ruminstalliert habe und dann Tutorials lesen. Und dann läuft man halt immer wieder bei jedem Test in neue Probleme rein, wo man ja feststellt, oh gut, dass wir das gemacht haben, aber da brauche ich jetzt wieder einen Workaround. Und also die Veranstaltung, ich würde sagen tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber für die Impro-Veranstaltungen, die ich auf der Bühne mache, nee, das stimmt auch nicht. Wir trainieren natürlich, aber das kommt trotzdem dazu. Also Entschuldigung, ich denke gerade laut. aber ich weiß natürlich, was ich brauche, um auf eine Bühne zu gehen, weil ich das seit Jahren mache und kann tatsächlich bestimmte Veranstaltungen in sehr wenig Zeit organisieren und mich darauf vorbereiten. Aber diese Livestreams waren halt komplett neu lernen von einer, weil es anders ist, ne? Also ich spiele mit einer Kamera, ich muss mich anders verhalten, ich muss mich anders ausleuchten, ich muss, ja, bla bla bla. Timing und, ist anders, also es ist ja auch inhaltlich anders. Ja. Und das herauszufinden und über diese ganzen Fehlschläge auch hinwegzugehen. Also weil man probiert was aus und dann funktioniert es nicht, dann muss man wieder umdenken, probiert es wieder aus. Und das tut natürlich vor allem weh, wenn man Leute eingeladen hat, die sich das anschauen und man stellt dann in der Veranstaltung fest, okay, gut, das hätte man anders machen müssen. Also die erste Frage war ja zum Beispiel, ich würde bei einer Impro-Show zum Beispiel immer sagen, lass uns bitte eine Pause machen, wenn die abendfüllend ist. Weil ich finde Pause zwischendrin richtig gut. Da hat man diesen Moment, einmal nochmal zurückzukommen ins Backstage und mit den Kollegen auch nochmal einzuklinken, weil es gibt so Abende, wo man merkt, okay, wir sind da nicht so ganz zusammen und so, und dann hat man diese Pause, kann sich nochmal durchatmen, und für den Veranstalter ist es toll, der kann nochmal ein Bier verkaufen und so. Aber das Livestream mit Pause, ich weiß nicht, habt ihr je einen erlebt? Ich noch keinen gesehen. Nicht mit einer expliziten, doch, ich habe eine Sache gesehen, vom Staatstheater in Aachen, wo ein Bekannter von mir Schauspieler ist. Die haben so eine Online-Show gemacht, so ein Online-Stück mit richtig nicht auf YouTube, sondern die hatten da so eine eigene Webseite, eine eigene Plattform mit Chat und allem drum und dran. Das war so ein Planspiel. Und da gab es eine Pause. Aber das war auch notwendig, weil das Publikum war sehr stark gefordert, da Inputs zu geben. Und da musste man irgendwelche Dinge abstimmen. Das war so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-mäßig. Und da war die Pause auf jeden Fall notwendig. Das hat aber auch sehr lang gedauert. Also, ja. Ja. Ich habe auch schon Pausen erlebt. Da wurde dann halt in so einem Lounge-Bereich wurden dann alle zurückgeworfen und haben da irgendwie so ein bisschen Musik wurde abgespielt, was ich ganz charmant fand, weil tatsächlich, wenn man nämlich dann unterwegs ist und sich vielleicht dann in der Küche irgendwas holt oder so, dann hast du aber immer im Hintergrund, du weißt, die Musik läuft, ich bin safe, Pause ist noch da. Und dann, wenn der Ton wieder angeht, dann geht's weiter. So, alles funktioniert schon. Okay. Gut, dann muss man mit der Pause mal mehr. Wieder was ich ausprobieren muss. Ach, furchtbar. Ja, aber tatsächlich, Anfang des Jahres kam dann tatsächlich wieder die Motivation. Jetzt geht's auch weiter mit Streams und neuen Formaten. Von daher, don't never give up. Ja, ich muss auch sagen, dass ich mich auch freue, jetzt, dass wir die Impropedia im Kuze wieder aufleben lassen und dass auch generell im Kuze ein paar Sachen geplant sind. Man braucht solche Lichtblicke, auf die man irgendwie Vorfreude aufbauen kann. Und das ist aber ganz wichtig, dass man da andere Menschen hat, die das mit einem planen, weil, wie gesagt, aus eigener Kraft finde ich es schwer, das zu machen. Ja, tatsächlich, für mich war ja dieser Moment des dann Ende des, also Anfang des Jahres irgendwie, ne, auch eine Potsdamerin schrieb mich an, die im Kuze eben die Impropedia, einer der dort laufenden Impro-Shows seit 7 Jahren, wir wissen es nicht mehr, 8 Ewigkeiten schon, auch sozusagen, also ich moderiere die normalerweise, sagen wir es mal so, und sie ist die Go-To-First Co-Moderatorin oder sie springt ein, wenn ich nicht kann. Und sie schrieb mich auch mal an und sagt, es müsste doch mal wieder eine Impropedia geben. Und ich sage, ja, das ist richtig. Aber das war der Antrieb für mich, dich mal wieder anzuschreiben, Sarah, und zu sagen, wie sieht das jetzt aus hier mit dieser Impropedia? Machen wir das ja, jetzt, und ich habe echt nur drauf gewartet, glaube ich, irgendwie, also ohne es zu wissen. Ja. Ja, ja, und das ist jetzt das Nächste. Hm? Ich habe gerade ein Interview gehört hier von der Komödie in Braunschweig, die ja auch irgendwie ein ganzes Jahr im Lockdown schon vor sich hin harren. Und der hat dann angefangen, andere Projekte zu machen, zum Beispiel ein Buch zu schreiben und hat das halt auch angefangen, alleine zu schreiben. Und dann ist ihm irgendwie klar geworden, das ist Mist. Hat dann alle Leute, also alle Schauspielenden, die da mal auf der Bühne waren, angeschrieben, ob die nicht irgendwie Beiträge zu dem Theater mitteilen würden, hat es noch ausgeweitet und hat auch die Zuschauer gefragt, ob sie nicht Anekdoten haben, die sie erlebt haben. Und daraus ist dann so ein Buch aus mit diversen Abteilungen geworden, also auf der Bühne, hinter der Bühne, im Zuschauerraum und so. Und allein, dass dieses Projekt da war, was eigentlich, es hat zwar damit zu tun, aber es war eigentlich ein eigenständiges Projekt, das hat so viel Energie wieder bei den Leuten hervorgehoben, dass die richtig viel Schub mitgenommen haben. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man einfach sagt, man muss wieder Projekte machen, egal wie, weil dann passiert was. Ja, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, egal was. Es geht um Motivation und die meiste Kunst entspinnt sich ja am Anfang eben aus der aus der Motivation. Also keiner geht da hin und sagt, okay, ich weiß nicht, wo ich Geld verdienen soll, dann gehe ich mal auf die Bühne, das wird schon irgendwie der einfachste Weg, irgendwie sein Brötchen zu verdienen. Sondern natürlich entsteht es aus der Motivation heraus, sich ausdrücken zu wollen und so weiter. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, aller Ausdruck ist, also man kann den Ausdruck nicht frei wählen, und das ist ja gerade dieser Lockdown, den wir da haben, dann macht Not natürlich erfinderisch. Das ist auch richtig, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind sowieso immer am Erfinden, und jetzt gibt es da noch so eine Zusatzherausforderung, und dass die manchmal dazu führt, dass man alles hinwerfen will und sagen will, ich habe keine Lust. Und ich finde das auch richtig, also das habe ich von vielen Kollegen auch gehört, die gesagt haben, ach, ich weiß auch nicht mehr so, und dann plötzlich auch überfordert waren, wenn man so konkrete Fragen stellt und sagt, wie sieht denn das aus, könnt ihr da und da und was? Das heißt, man aus ihrer Dornröschenschlaf erstmal wieder auftauchen müssen, gedanklich. Aber natürlich muss ich auch sagen, ich glaube, ein großes Problem liegt daran, dass wir diese Pandemie, wir sind ja nicht Lockdown gegangen, sondern so scheibchenweise ist der Zug ja zum Halten gekommen und man hat dann immer wieder erstmal nur verschoben und überlegt und dann hat man Sachen in den Sommer verlegt, dann hat man die Sachen, die man verlegt hat, entweder abgesagt oder wieder verlegt und dann hat man neu geplant. Also man war die ganze Zeit in so einem Vor und Zurück und Vor und Zurück und das zermürbt eben auch, also so eine Perspektivlosigkeit, so deswegen ist es in Angang, wieder Energie zu finden. Und ja, ich glaube, man muss sich zusammensetzen und allen sagen, wenn ihr gerade irgendwie zu Hause steht und nicht wisst, was ihr machen sollt, sucht euch jemanden, redet mit dem darüber und dann kommen vielleicht auch wieder Ideen, nach vorne zu gehen, ja, und Sachen auszuprobieren. Kleine Motivationsrede hier im Radio. Ja, voll. Ich bin richtig ergriffen. Wollen wir so ein bisschen in den Ausblick gucken und uns ein bisschen mehr Zeit vielleicht noch für die Impropedia nehmen? Die hat ja ein bisschen mehr, die hat ja mit dem QC direkt zu tun auch. Na klar, wunderbar. Genau. Dann erkläre ich das jetzt mal hier schon in die letzte Sektion zum Ausblick und frage einfach mal Sarah, wie wir jeden unseren, alle Gäste fragen. Sarah, gibt's irgendwas, worauf du dich im Monat März freust, worauf du hinweisen möchtest, irgendeine Veranstaltung, da ist natürlich gerne Eigenwerbung machen. Also du hast es jetzt natürlich schon verraten, Nein. Aber natürlich bewerben wir auch die Impropedia. Ein sehr beliebtes Impro-Theater mit Interviewformat, das im Kuze seit Jahren monatlich läuft. Und dass wir nun diesen Freitag, den 5. März, online wieder aufleben lassen, um 20 Uhr. Dazu gibt's dann den Online-Stream auf YouTube, wo ihr im Chat auch dann eventuell Eingaben machen dürft für die Impro-Szenen. Und es gibt eine tolle Expertin, die was berichten wird von ihrem Expertinnengebiet, das bis zum Showbeginn geheim bleibt. Wir haben tolle Impro-SpielerInnen, die dann Szenen spielen werden aus ihrem heimischen Wohnzimmer. Und ja, es wird eine schöne Sache. Ja, ich freue mich da sehr drauf, weil das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsformate überhaupt, weil man so viel lernt. Ja, also wir hatten ja tatsächlich schon alles an Experten. Auch Marco, du warst auch schon zu Gast zum Spielen. Hatten wir dich eigentlich mal als Experten da? Nein, oder? Ein Frevel. Ich muss mit dir mal über Frontend-Entwicklung und über Online-Radio reden. Ich habe auch noch ein paar mehr überraschende Gebiete. Also da können wir mal drüber reden. Ein Mega-Experte. Genau, aber die nächsten Ausgaben, und das hängt jetzt wieder mit dem Ort zusammen, haben wir gesagt, da die Gäste dafür, also die Impro-Gäste aus aller Welt kommen hoffentlich, also aus deutschlandweit beziehungsweise darüber hinaus, hier soll sozusagen die Pandemie Zwang und Chance sein. Also die ersten, die am Freitag spielen werden, sind Vera Passi und Gilly Alfeo. Beide sind aus Köln oder Vera so ein bisschen die Lande davor weggezogen. Und die sind ja zwei tolle Impro-Spieler, die sich bei Springmaus, glaube ich, kennengelernt haben, eine der ältesten Impro-Gruppen. Und Gilly ist ein toller Musiker, auch ein toller Impro-Musiker. Also das wird sehr spannend, auch sehr energiegeladen. Und dann soll es eben auch Gäste von noch weiter her geben. Also ich hoffe aus Übersee. Und vielleicht auch aus Braunschweig haben wir Gäste da. Und aus Kanada und Israel. Also wir versuchen auch im Sommer dann mal zwei Open-Air-Veranstaltungen zu machen. Ist zumindest so geplant, oder Sarah? Ja, ich hoffe es. Ja, und vielleicht noch zur Info, wie ihr zu dieser Veranstaltung findet. Am besten ihr sucht das Kuze auf Facebook, Kuze Potsdam, und schaut euch da die Veranstaltung an. Da gibt es dann auch den Link, wo ihr da hinkommt. Ja, das vielleicht noch als Info. Ich hätte auch noch andere Sachen, die ich dann teasern kann. Teaser, bitte. Und zwar am Sonntag findet in Potsdam ein feministischer Aktionstag statt. Am 8. März ist ja bekanntermaßen Weltfrauentag. Und da der Montag sich nicht so gut eignet wie der Sonntag, es gibt da jetzt am Sonntag eine Aktion, in Potsdam auf dem Bassinplatz mit Redebeiträgen und auch Live-Musikprogramm mit Maka Massaker, einer der besten Künstlernamen, die ich bisher gehört habe, und DJs mit einer Lesung. Und das wird eine tolle Sache ab 13 Uhr. Und am 26.03. gibt es den nächsten Stream aus dem Kuze, diesmal ein Konzert, und zwar mit dem Potsdamer Trio Three Your Mind, die ganz großartigen Jazz machen, mit Elementen aus Fusion, Breakbeat und Funk, und die ganz sehr virtuose Musiker sind. Das wird auch eine tolle Sache am 26.03. Und es gibt auch im März noch einen sehr großen Stream vom Spartakus Potsdam. Das ist ein selbstorganisierter Club auf dem Freilandgelände, der einen längeren Stream macht, um auch Einnahmen, Spenden zu generieren, weil die natürlich auch ihre laufenden Kosten finanzieren müssen und die Rücklagen langsam sich dem Ende zu neigen. Und in diesem Stream habe ich auch ein DJ-Set, ein einstündiges, mit Vinyl-Only vorproduziert, das damit ausgestrahlt wird. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der ausgestrahlt wird. Ich glaube, vielleicht sogar schon auch kommendes Wochenende oder irgendwann im März. Aber guckt am besten Spartakus Potsdam auf Facebook, da findet ihr dann die Veröffentlichung, wenn es soweit ist. Und natürlich findet ihr das dann auch in unseren Shownotes. Super. Verlinken wir noch mal alles, sehr gern. Ja, bei mir gibt es ein Festival, was ich ganz schön finde, das Tusch-Festival. Das ist in Podewil, das findet halt diesmal online statt, ist für Kinder und Jugendliche vom 17.03. bis 19.03. Und da gibt es das ganze Haus, kann man quasi virtuell begehen, und da gibt es überall so kleine Räume, wo man künstlerisch interaktiv Dinge tun kann, und es wird auch, glaube ich, ein generelles Thema geben, und dann können sich da die Kinder und Jugendlichen dazu künstlerisch auch austauschen. Dann habe ich noch das ID-Festival mit dem Titel Absurd. Das ist ein israelisch-deutsches Festival, diesmal eben in der Online-Edition, 19.03. bis 20.03. im Radialsysteme, und da gibt es auch wieder so querbeet, alles mögliche, Podiumsdiskussionen, bisschen Theater, ein bisschen Livestream-Performance-Konzertartiges, also eine Livestreaming-Painting-Performance gibt es auch noch. Also da gerne mal reinschauen. Wow. Und ist halt auch ein cooles Thema, finde ich, auch in den Zeiten jetzt, wo ja auch der Antisemitismus überall immer wieder durchbricht, soll sowas einfach viel, viel sichtbarer sein als Teil unserer Kultur. Und als letztes habe ich noch dann die schamlose Eigenwerbung. Nein. Die Clubbekanntschaften als Online-Stream am 25.03. Und da haben wir auch das große Vergnügen, dann so einen Cast aus ganz Deutschland zusammenzuholen, weil das jetzt halt geht. Und wir werden da über Zoom Speed-Dating haben. Und mal gucken, wo uns das hinführt. Sehr schön. Ihr streamt, oder kann man, wie ist die Gästesituation? Soll man zu euch zu Zoom kommen, oder sieht man das dann auf Facebook? Das sieht man dann auf YouTube aller Voraussicht nach, und wird kostenlos sein. Und cool. Also ihr seht, ihr könnt eure Rechner heiß laufen lassen an allen Arten von Streams. Genau, aber trotzdem geht mal raus. Ja, und verfolgt auch auf jeden Fall bitte das Kuze, am besten auf Facebook. Wir haben auch eine Instagram-Seite, aber da kann man, glaube ich, keine Veranstaltung erstellen. stay tuned. Also da wird es in der wärmeren Jahreszeit sicherlich auch die ein oder andere Outdoor-Veranstaltung geben. Yes, mehr ist besser. So, Freunde, wir sind am Ende. Wir müssen Schluss machen. Danke, dass ihr da wart. Danke für das schöne Gespräch. Danke dir, Sarah. Und ja, weiter viel Erfolg im Kuzim. Genau. Danke für die Einladung. Ja, dann sagen wir alle zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.